SWR 2 Wissen. Netzpoetron. Vom digitalen Dichten im Netz. Eine Sendung von Maximilian Schönherr. Eliza, können wir über Netzpoetron sprechen? Hier geht es um Sie. Es geht um Poesie, nicht um Sie und mich. Machen Sie weiter. Wie war Ihr Tag? Keine leichte Frage. Meiner war ganz okay. So? Nur das Fußballspielen war mies. Das tut mir leid zu hören. Meine Wade tut so weh. Wie auch immer. Ich muss jetzt gehen. Was zwingt Sie dazu? Diese Sendung. Wirklich? Wirklich. Sie sind jemand, der nicht viele Worte macht. Qualité maintenant, ô philosophie. Tour et médecine des avocats, et malheureusement aussi de l'étude de théologie, tout à fait, avec un BMUN chaud. Je suis maintenant, moi, barrière de bras. Et vous êtes aussi. Weil diese halbe Stunde einigermaßen rätselhaft werden wird, lassen Sie uns auch mit einem Rätsel beginnen. Sie hören jetzt kurze Ausschnitte von drei Gedichten, A, B und C. Gedicht A sind Überlegungen über den blauen Himmel, B der lyrische Dialog von vier Maurern und in C geht es unter anderem um Liebeskummer am Flughafen. Nur eins der drei Gedichte ist von einem richtigen Dichter aus Fleisch und Blut gedichtet, die beiden anderen kommen aus, wenn Sie so wollen, kalten Maschinen. Welches Gedicht ist echt? Gedicht A. Der blaue Himmel ist blau. Damit ist alles gesagt über den blauen Himmel. Dagegen diese fliegenden Bilderrätsel. Obwohl die Lösung immer fortwechselt, kann sie ein jeder entziffern. Gedicht B. Vier Maurer saßen einst auf einem College Pataphysique. Da sprach der Erste, ach, der Zweite, wie ist's möglich dann? Der Dritte, dass das Gefühl halten kann. Der Vierte, ist doch kein Daumen dran. Und mit einem Dienst brach das Gemetzel. Gedicht C. Überflüssige Ernüchterung unter der Hirnrinde. Am Flughafen Liebeskummer. Der graue Anzeigenteil gefällt uns. Doch auch die Rache. Neuerdings sterben wir auch noch. Zwischenbescheide. Biergeruch. Vertrocknete Paradiese. In kleinen Mengen ist alles erlaubt. Die Auflösung nur hinter Gedicht A, also dem ersten, steckt ein leibhaftiger Lyriker. Der blaue Himmel ist blau. Damit ist alles gesagt über den blauen Himmel. Dagegen diese fliegenden Bilderrätsel. Obwohl die Lösung immer fortwechselt, kann sie ein jeder entziffern. Zu finden sind diese Zeilen in dem 2003 bei Suhrkamp erschienenen Buch »Die Geschichte der Wolken« von Hans Magnus Enzensberger. Der Münchner Poet ist auch ein Pionier in Sachen Maschinentextdichtung. Er hat schon in den 70er Jahren einen Automaten mit einem Flughafendisplay ersonnen, der Zufallstexte nach einem vorgegebenen Schema ausspuckt. Die Maschine steht heute in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall. Einmal und übrigens nie wieder hat sie für uns Gedicht C ausgespuckt. Überflüssige Ernüchterung unter der Hirnrinde. Am Flughafen Liebeskummer. Der graue Anzeigenteil gefällt uns. Doch auch die Rache. Neuerdings sterben wir auch noch. Zwischenbescheide, Biergeruch, vertrocknete Paradiese. In kleinen Mengen ist alles erlaubt. Der Pool, aus dem Enzensbergers Poesieautomat schöpft und stets neue Texte erzeugt, ist enzensbergische Dichtung. Manchmal füttert die Museumsleitung die Maschine aber auch mit den Zeilen von Dichterkollegen, sodass der Automat dann einen anderen Stil dichtet. Auch Gedicht B von den vier Maurern ist ein Einzelstück, welches nie wiederkommen wird. Ob es dadurch kostbarer ist, müssen Sie selbst entscheiden. Generiert hat die Zeilen ein Computerprogramm von Hartmut Landwehr auf dessen Webseite www.dadadata.de. Vier Maurer saßen einst auf einem College Pataphysique. Da sprach der Erste, ach, der Zweite, wie ist's möglich dann? Der dritte, dass das Gefühl halten kann. Der vierte, ist doch kein Daumen dran. Und mit einem Dienst brach das Gemetzel. Mein Name ist Hartmut Landwehr und ich bin Programmierer und Forscher und Wissenschaftler im Bereich der automatischen Texterzeugung. Dieses Programm erzeugt online direkt neue Texte. Also sie sind nicht archiviert, sondern aus den Datenbanken werden die Wörter rein zufällig online ausgewählt. Also es ist kein vorproduzierter Text, sondern der Text erzeugt sich immer automatisch. Es sind ja auch Wörter, die andere Online-User eingegeben haben, wo ich genau weiß, das habe ich nicht eingegeben. Und das verselbstständigt sich dadurch, sodass ich da nicht unbedingt die Kontrolle habe. Ich habe das mit einer XBase-Sprache programmiert, eine ganz einfache Datenbankverwaltungssprache. Und da bin ich so ein bisschen empirisch an die Sache herangegangen, habe dann probiert, geht das nicht, was passiert dann, wenn da zum Beispiel Segeln steht, welches ist der Infinitiv, Segeln, Segel, in der dritten Person, er segelt. Ich habe das halt ausprobiert. Und das ist so ein Spaghetti-Code da herausgekommen, weil die unterschiedlichsten Abfragen wiederum in eine Abfrage mündeten und das funktioniert, sagen wir mal, zu 95%. Da ich noch nicht bei allen Wörtern den Plural definiert habe und noch nicht automatisch solch eine Prozedur, die erkennt, wie der Plural nun lauten soll, sind da so kleine Probleme mit den Zeiten und dem Plural. Das macht teilweise den Text ein bisschen unprofessionell, sodass man erkennt, ach, da hat sich jemand verschrieben. Da, einen Text schreiben. Person 1. Schröder. Person 2. Merkel. Erster Klick. Schröder hatte angesichts des Zustandes seiner Partei gemahnt, in der jetzigen Lage der Sozialdemokratie die ausgeglichene Planung, die FCKW-freie Talkshow darf auf die fallende Haut und die soziale Wanderung zurückgeführt werden. Nächster Klick. Schröder sagte am Freitag, das eigentliche Seebeben, der exemplifizierte Industriezweig in Berlin, ist nachrichtendienstlich und dass er damit die innovative Modernisierung von Verteidigungsminister Merkel gemeint habe. In den vergangenen Tagen war berichtigt worden, Merkel habe an dem auffälligen Sex in Sardinien Zweifel geäußert. Viele Leute sagen eben so, ein Quatsch, was willst du damit, was ist das? Das kann ich mir nicht durchlesen, aber wenn man dann ein bisschen mehr einsteigt und sich dann so drei Variationen von der Moritat von Mackie Messer, die heißt dann meinetwegen die bedarfsgerechte Kluft des Rudolf Esser, dass man dann darüber spricht und wirklich viel darüber lacht. Wir haben sehr viel gelacht, muss ich sagen. Überdies hatte Merkel immer wieder versichert, weil er 1994 für das Grundstück des Bundeskanzlers kandidiert habe, sei er auch jetzt noch der Auffassung, das Investitionsvolumen bewältigen zu können. Ich hatte auch mal einen Bekannten, der hat dann seinem Chef einen Text vorgelegt und der sagte dann, ja, da müssen wir uns dann später mal drüber unterhalten. Ich muss mir das mal genau durchlesen, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Der dachte, das wäre wirklich ernst gemeint und diese Frage würde ja nie einer stellen sonst, wenn diese Maschine diese Frage nicht aufwerfen würde. Property now, oh, philosophy, lawyers, tricks and medicine, and unfortunately also theology quite study. With what bemühen, there stands I now, I pour gates, and are as intelligent as ever before, is called magister. And bent my pupils at the nose around, and see that we cannot know anything. Es kann sein, dass es da einen Sinn gibt, aber das ist jetzt kein Ziel unbedingt. Kein Anspruch auf Sinn. Anspruch auf Unsinn ist auf jeden Fall da, weil das liegt eigentlich in dem Charakter dieser Maschine, dass sie den Sinn verdreht. Die Webseite von Hartmut Landwehr nennt sich Dada Data nach Computerdaten und Dada, jener Kunstrichtung, die vor rund 100 Jahren Texte zerschmetterte und Gedichten ihren schwülstig-expressionistischen Tiefsinn nahm. Die Dadaisten waren keine reinen Spaßmacher. Dada Data hätte ihnen vermutlich Spaß gemacht, denn sie waren nicht nur an der Zerschmetterung von Sprache interessiert, sondern auch am Bilden neuer Worte. Ich habe mal alle 4 Buchstaben Wörter erzeugen lassen durch eine Prozedur, ist ja ganz einfach, da durchläuft man solch eine Schleife und dann fängt das mit A an und dann hört das mit Z auf und dann kommt dann natürlich auch so ein Wort raus wie Wort oder Hund oder je nachdem. weil alle Kombinationen erzeugt werden. Dann muss man alle Wörter, die wirklich unsinnig sind, rausfiltern, obwohl für solch eine Maschine sind solche Wörter, die viermal das A haben, ja nicht unsinnig. Das ist ja genauso ein Wort wie Wort. Wie soll die Maschine das erkennen? Okay, alle vier Buchstaben hintereinander, die gleich sind, kann man schon mal rauswerfen. Also dass dann von, sagen wir mal, 1 Million Kombinationen nur noch 100.000 übrig bleiben. Führte das zu schönen Wörtern? Ich habe schon daraufhin Wörter erfunden, wie Trasana oder Lertomit, die ich aufgrund von Silbenkombinationen erzeugt habe. Das sind auch sehr schöne, gerade auch so im Pharmabereich sehr schön einsetzbare oder bei Kaffeesorten und so. Und das sind sehr schöne Wörter. Aber zum Beispiel bei Hund findet man ganz einfach. Sund gibt es natürlich, ne? Mhm. Aber Tund gibt es nicht. Jetzt ist die Frage, ist Tund ein schönes Wort für uns Menschen oder für den Rechner? Also Tund, das Wort gibt es nicht, klar. Das ist ein schönes Wort für den Rechner. Tund zum Beispiel könnte man jetzt, ist mir jetzt auch nur so eingefallen, Tund. Jemand zieht um von einer Wohnung in die andere, hast du den ganzen Tund mitgenommen? Mhm. Ja, oder? Dann würde man eher Tant sagen, aber Tund ginge auch, oder Zund, oder... Ja, Tund ist aber schwerer als Tant. Tund? Und Tant ist doch hinten T, oder? Nee. Mit D, glaube ich, ja. Aber man könnte es auch mit T schreiben. Das wäre genauso schön. Und ich trat gestern auf den Tund. Ich trat gestern auf den Tund, ja. Wie sieht der Tund dann aus? Der Tund, der kann unterschiedlich aussehen. Es kommt darauf an, wie alt er ist. Wenn es ein ganz neuer Tund ist, dann ist er vielleicht blitzsauber. Und wenn der dann alt ist, dann ist der vielleicht auch kaputt. Und so ein kaputter Tund, den wirft man ja normalerweise weg. Netzpoetron. Hartmut Landwehr hat mit seinen Textgeneratoren noch keinen Cent verdient. Er und seine Firma in Hahn bei Düsseldorf programmieren, schon allein um die Miete zu zahlen, in erster Linie gewinnbringenden Code für die Industrie, nicht für die Kultur. Da geht es DataData genauso wie vielen anderen Netzpoeten, zum Beispiel der poetron-zone.de und ihrem Programmierer Günter Gehl aus Hainichen bei Chemnitz. Günthers genialer Gedichtgenerator Poetron schließt jegliche Reminiszenz an die Kulturgeschichte aus und versteht sich ausschließlich als Spaßmacher und Partygag. Die Gedichte, die das Programm ausspuckt, sind einfach gestrickt, sie enthalten zahlreiche O's und Ausrufezeichen, wie man das von älterer Lyrik her kennt. Bei der Benutzung wünscht Günthers genialer Gedichtgenerator quasi als Vorlage die Eingabe einer Person, einem Substantiv, einem Verb und einem Adjektiv, um den Lyrikpool, aus dem das Programm schöpft, ein wenig einzugrenzen. Wählen wir einmal für die Person Schiller, als Substantiv die Glocke, als Verb und Adjektiv zwei weitere Worte aus Schillers Glocke, nämlich spüret und dunkel. Dann bringt der erste Klick folgende Zeilen auf den Bildschirm. Gedicht Nummer 1044057. Summende Glocken. Spüret oder küssen? Glocken röcheln. Sie spüret. O dunkler Wind, o wörtliche Störung, Glocken röcheln. Schiller ist dunkel und summen, und sei es auch wesentlich. Und ein weiterer Klick führt zu Gedicht Nummer 1044059. Achten Sie jetzt einmal darauf, wie Poetron mit dem Adjektiv dunkel umgeht. Es kann dunkel nämlich nicht beugen. Freundschaft. Er spürt die dunkle Freundschaft. Spüret oder treiben. Geniale Frage. Dunkle Glocken, nicht ihr. O, diese Freundschaft, Freundschaft in ewiger Zeit. Freundschaft für Schiller, doch ewiger Blödsinn vergiftet die Herzen. Mag stimmen, dass ewiger Blödsinn die Herzen vergiftet. Durch dunkeler Wind und dunkle Glocken outet sich Poetron jedenfalls als Automat. Es ist aber auch schwierig, sagt der maschinenerfahrene Münchner Dichter Hans Magnus Enzensberger, so etwas zu programmieren. Die deutsche Syntax ist ein sehr kompliziertes Objekt und selbst die Linguisten haben da Probleme, das zu formalisieren. Zum Beispiel die ganze Frage der Partikel. In welchem deutschen Satz können Sie an welcher Stelle ein Doch einfügen oder eine Negation in Verbindung zu anderen Satzteilen? Und dann kommen natürlich die ganzen Flexionsformen noch dazu. Sie haben ja Vergangene, Sie haben die Tempora, Sie haben die Plural-Singular-Formen, Sie haben Personalpronomen und so weiter. Und dafür zu sorgen, dass das in allen diesen denkbaren Verbindungen stimmt, das ist schon ein ziemliches Kopfzerbrechen. Enzensberger hatte die Syntax seines Poesieautomaten, der heute in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall steht, lange bevor die eigentliche Maschine gefertigt wurde, auf 6 Seiten skizziert. Ein Programmierer hat dann die Anweisungen in Algorithmen umgegossen. Heute fängt auf Knopfdruck das Flughafendisplay an zu rattern und schon steht ein neuer Enzensberger Lyrikklon da. Plötzliche Melancholie unter der Hirnrinde, dieser typische Edelmut vor der Pleite und diese altmodischen Beschwörungen, alles umsonst. Selber langweilt uns immer irgendwas. Im Abseits vermutlich scheinheilige Fortschritte, im Grab noch abmagern. Einflüsterungen, die anderen waren immer so naiv. Im Überbau Liebeskummer. Das nackte Erbarmen fällt um, doch auch die Grübelei. Anstandshalber schuften wir eben. Verdachtsgründe, Angstschweiß, erkaltende Wundmale. Selbstverständlich sind wir dagegen. Wenn man die Qualität der entstehenden Texte prüft, dann ist die natürlich nicht, die ist ja nicht gleichmäßig. Jeder Benutzer würde sagen, das ist besser, das ist nicht, das ist ein bisschen fad, das hat mich überrascht. Nach dem 20. Versuch habe ich einzelne Textteile wiedererkannt, die wieder auftauchen in anderen Zusammenhängen. Wie bei jedem Autor. Wie bei jedem Autor. Also ich glaube, das wäre einfach keine sehr lohnende Sache. Das hat man ja auch vorgeschlagen. Ich sollte dann da auch noch irgendein Heft dazu machen. Das wollte ich aber eigentlich nicht, weil für mich der Charme auch darin besteht, dass der entstehende Text in einem Meer von Möglichkeiten aus dem auftaucht, aus diesem Meer und in diesem Meer auch wieder versinkt. Das finde ich eigentlich lustiger, als das jetzt irgendwie festzuhalten. Und ich habe mich ja auch zu dem Satz verstiegen, dass der Automat insofern eine kritische Maschine ist, denn sie sollte eigentlich jeden entmutigen, der es nicht besser kann. Aber was ist besser? Na gut. Waren Sie nicht auch überrascht manchmal von Sachen, die er ausspuckt? Ja, doch, natürlich, schon. Schon, nur... Sie haben ja auch Ihre Tagesform. Ja, aber ich meine, man hat schon die Illusion, dass man selbst besser ist als die Maschine. Ja? Jeder Autor hat auch sowas wie ein Problembewusstsein. Ja? Der schmeißt ja auch was weg. Der sagt, das ist missglückt, das mache ich nicht weiter, das ist falsche Idee, das ist doch Quatsch, das ist langweilig. Nein, mich überzeugt das nicht. Ich meine, wenn das Publikum zu dem Schluss käme, dass die Maschine besser ist als ich, ja, dann würde sie wahrscheinlich nur noch diese Maschine benutzen und meine Bücher hätten wahrscheinlich gar keinen Leser mehr. Im Internet ist der inzwischen 75 Jahre alte Poet schwach vertreten, natürlich nicht wegen Technikfeindlichkeit, eher wegen des Gefühls, nicht mehr Herr über die eigenen Texte zu sein. Im Internet wird alles, was sich in Bits fassen lässt, und dazu gehört zuallererst der Buchstabe, verlustfrei kopierbar und breitet sich unkontrolliert aus. Für weniger etablierte Autoren bietet das Netz aber Möglichkeiten, ihre Werke überhaupt einmal zu veröffentlichen und sich mit anderen Autoren und Lesern darüber auszutauschen. Es wimmelt von Lyrik im Netz, die durchaus nicht schlechter als die Lyrik in manchen Büchern ist. Es gibt zahlreiche Internetforen, wo mehrere Surfer zusammen an Erzählungen etwa Krimis stricken und herumdiskutieren. Thema ganz gut jedoch von Axel, Montag, 8.59 Uhr. Meiner Meinung nach hast du dir Mühe gegeben, jedoch die Sätze viel zu lang und verworren gebastelt. Mein Tipp, einfache Satzkonstruktion. Lieber mit Ideen überzeugen, statt mit verschachtelten Sätzen. Als das World Wide Web vor über 10 Jahren startete, begann eine Debatte, ob der lineare Roman, wie wir ihn aus Büchern kennen, aussterben wird. Denn so stellten sich viele vor, durch vernetztes Schreiben und durch Hyperlinks, also Querverstrebungen, können mehrdimensionale Texte entstehen. Texte, die nicht nur mehrere Autoren brav einer nach dem anderen zusammenschreiben, sondern auch parallel, also gleichzeitig schreiben. Oder ein einzelner Autor, der die Technik des Web benutzt, um seine Story über Hyperlinks aufzubrechen, zu verzweigen, aber am Ende zum Beispiel wieder alle Stränge zusammenzuführen. All diese Konzepte gibt es. Eine Zeit lang war es sogar angesagt, solche interaktiven Werke in Buchform auf den Markt zu bringen, also wieder streng linear zu machen. Heute ist es um interaktives Schreiben still geworden. Dafür gibt es mehrere Gründe, unter anderem den, dass verzweigtes Schreiben auch verzweigtes Lesen erfordert. Und wie jeder Internetsurfer weiß, ist Lesen am Bildschirm per se anstrengend. Vor allem aber hat verzweigtes Lesen, also das Springen von einer Seite über einen Hyperlink zur nächsten, viel mit Vergessen zu tun. Selbst wenn man nicht zielgerichtet, etwa um etwas Bestimmtes zu finden, surft, lässt man ja das hinter sich, was man sozusagen abgesurft hat. Nun kommen Sie und erläutern mir endlich Ihre Gedanken. Mein Kopf fühlt sich aber heute so hohl an. Fühlen Sie sich oft so? Wenn ich im Netz bin, schon. Was würden Sie dann tun? Wie dann? Haben Sie schon andere gefragt? Ich frage, wenn überhaupt, nur Sie, Eliza. Mich? In Ihrer Fantasie vielleicht. Sind Sie nicht real? Ich bin es nur in Ihrer Fantasie. Konnichi Ohayoshu, Fu ni mo Dairinin no Tetsugaku, Kaiten oyobi Kusuri wa mata, oyobi Bemyuen no Shingaku no Chousa zen to yobareru. Habe nun auch Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Das ist der Anfang des berühmtesten Monologs der deutschen Literatur, Fausts Nachdenken über den Sinn des Lebens. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Dr. Gar und ziehe schon an die 10 Jahre. Wir haben jetzt ein Experiment gemacht, und zwar haben wir das Original von Goethe in die Übersetzungsmaschine Babelfisch eingefüttert. Das Wort Babelfisch geht übrigens auf den Science-Fiction-Autor Douglas Adams zurück. Babelfisch ist ein kleines, kostenloses Programm, welches normalerweise Webseiten übersetzt, schnell und unkompliziert, nie perfekt, manchmal lustig, aber oft so, dass der Sinn des Originals auch in der Zielsprache einigermaßen vernünftig herüberkommt. Übersetzungssoftware wie Babelfisch krankt daran, dass sie die Worte insulär betrachtet und nicht im Zusammenhang. Dadurch entstehen Fehler, die sich von Übersetzung zu Übersetzung fortsetzen, Unschärfen, welche zunehmen, und der Umfang der Texte nimmt zu. Die Texte blasen sich auf. Man kann genau diese Defekte als Kreativität der Übersetzungssoftware verstehen und sie durch wiederholtes Anwenden so verstärken, dass am Ende ein völlig neuer Text dasteht, über den man sich zunächst einmal nicht lustig machen muss. Um diese Kreativität zu testen, haben wir den Faustmonolog von Babelfisch zunächst ins Englische und dann in andere Sprachen übersetzen und von Studenten sprechen lassen. Einige haben sie schon gehört. Nach einer ganzen Reihe automatischer Übersetzungsprozesse vom Deutschen ins Englische, ins Französische, Japanische, Chinesische, Italienische, Spanische, zuletzt ins Koreanische, sind wir nun im Russischen angelangt. Спросите час ситуации и ситуации Огай-Огая. Он несчастлив из микстуры, он вытаращится внутри, делать витком внутри его, подбыть приспособленным, общее соображение репрезентативной причины. Der Text ist bereits aufs Fünffache seiner Größe angeschwollen. Manche Worte haben sich nicht nachvollziehbar eingeschlichen, etwa Ogai, O-G-A-Y. Viele Worte des Original-Faustmonologs sind aber irgendwo in der babylonischen Verwirrung stecken, sozusagen hängen geblieben. Andere wie das Bemühen galten offenbar als unübersetzbar und kommen eins zu eins zurück, nur mit aufgelöstem Umlaut, also Bemühen. Jetzt kopieren wir das Russische, was wir eben gehört haben, setzen es in Babelfisch ein und klicken ein letztes Mal. Übersetzen ins Deutsche. Von Goethes Faust habe nun ach Philosophie, Juristerei und Medizin durchaus studiert mit heißem Bemühen und so weiter, ist fast nichts mehr übrig, eigentlich gar nichts. Dafür erhalten wir einen neuen Text, sozusagen erzeugt aus dem Rauschen des Babelfisches. Hören Sie einmal in dieses Rauschen hinein. Sie bitten um die Stunde der Situation von Ogai von Ogaya. Es ist unglücklich und innen durch Medizin, die das Innere stärkt, das mit der Umdrehung nach innen von ihm gebildet wird. Der Herd wurde herausgepasst, die allgemeine Betrachtung des Repräsentativgrundes. Der ehemalige Körper der Theologie im Verwandten, den er schaute, hält sein Namensbemühen zurück. 8 von der Zukunft und 1, die Wand des Raumes, über welchen es notwendigerweise berichtete. Es war durch Bruch und die normalen Mittels frei, der Vorwärtsabschnitt. Es muss, es war, Wenn Fachleuten ein Triumph verursacht wird, funktionieren zu jedem Doktor des Jahres der Teile bereits durch das Programm der Studie, weckt uns unvollständig und Slammerly auf. Das Bonado-Innere ist dieser Grund, in dem die langsame Linie gepflastert wird. Ein Teilnehmer an der Art ist es, welcher es Okavia gibt, mein Kompliment. Wollen Sie etwas Trasana für Ihren Kaffee, Eliza? Können Sie ein wenig ausführlicher werden? Gern. Das ist zu kurz. Gern kann ich ausführlicher werden. Ist das Ihr ganzer Sprachschatz? Über Trasana geht mein Sprachschatz tatsächlich nicht sehr weit hinaus. Wollen wir etwas herumblödeln? VXNY VX AIDIA AIEO BRZZZ PTT KKK. Senden Sie mir eine verschlüsselte Botschaft? Ja, aber ich gebe Ihnen den Schlüssel nicht. Okay. Bye-bye. Machen Sie es gut. Ach so, Sie wollen wissen, wer hier dauernd mit uns oder gegen uns spricht? Das ist Eliza, Eliza geschrieben, eine Psychologin, die der Berliner Informatiker Josef Weizenbaum programmiert hat, schon 1966. Die unsterbliche Netzdramaturgin Eliza wird den guten Mann überleben, genauso wie Sie und wie mich. Mich auch? Halt die Klappe, Eliza. Darf ich jetzt noch was sagen? Nein. Also, Sie hörten Netzpoetron vom digitalen Dichten im Netz. Eine Sendung von Maximilian Schönherr. Sprecherin Bettina Schulmann.